E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Heute haben wir für euch folgende Themen. Wir geben euch einen kleinen Bericht vom Public Sector Pakt der CeBIT 2015. Dann wird unser großes Thema DE-Mail und DE-Mail mit PGP sein. Und natürlich haben wir für euch auch wieder viele News und einiges an kuriosen Themen. Und Österreich! Endlich mal wieder. Ich würde sagen, schieß los. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen. Ich war auf der CeBIT und ich habe dem Herrn Bundesinnenminister de Maizière die Hand geschüttelt. Toll. Ja, und jetzt kommen wir zu den Highlights. Ich habe was mitgebracht und zwar eine Cybersüßigkeit. Und zwar, nein, eher eine Kryptosüßigkeit. Das ist eine Endpa-Schokolade. Die werden wir jetzt genüsslich verspeisen. Es ist die sicherste Schokolade der Welt. Mit EID-Funktion. Naja, irgendeine Funktion wird die schon haben. Dann? Auf jeden Fall hat sie Kalorien. So, wollen wir sie nicht mal auf? Nein, die essen wir jetzt nicht. Ich habe so einen Hunger, Mann. Na, dann mach mal auf, dann probier mal, wie sie ist. Ich fange inzwischen an, über die CeBIT zu sprechen. Erzähl mal, ich esse dabei Schokolade. Das ist eine gute Arbeitsverteilung. Ja, also generell kann man sagen, es gibt nicht viel Neues im Public-Sektor. Es waren wieder die üblichen Unternehmen da, Organisationen, Databund, der IT-Planungsrat, das BMI, verschiedene Bundesländer mit ihren Unternehmen aus dem kommunalen Bereich. Die Bundesdruckerei hat wieder einen riesengroßen, wirklich schön gemachten Stand gehabt. Governicus war da. Governicus hat auch die Ausweis-App 2 vorgestellt unter anderem. Unter anderem auch die Ausweis-App 2 in der Feldstudie mobil. Das ist in der Tat eine ganz interessante Geschichte. Da gibt es inzwischen verschiedene Ansätze zu. Da komme ich dann gleich dazu. Zusätzlich waren auch diverse Unternehmensberatungen vor Ort, nationale und internationale, hauptsächlich mit ihren Lobbyisten und hatten so Mini-Stände. Das waren so eher Büros. Lobbyisten, da denke ich immer an den Film Thank You for Smoking. Geraucht hat da keiner. Aber die Endbar-Schokolade ist lecker. Ja, sicher fühlen konnten wir uns auch von vorn bis hinten. Es war die Cyberpolizei vor Ort. Welch Glück. Ja, und die waren sogar vor Ort mit Fahrzeug. Also quasi eine Offline-Cyberpolizei. Ich werde da ein kleines Bildchen im Beitrag mit zeigen. Was man sagen kann, es ging auf der CeBIT hauptsächlich um Cyber, dann um Sicherheit, Verwaltungsprozesse und um Online-Dienste für Bürger. Also Cyber ist, glaube ich, mittlerweile der neue Sammelbegriff geworden für IT. Apps, kann man sagen, macht inzwischen jeder. Allerdings habe ich nicht wirklich eine App gesehen, die einen einzigartigen Mehrwert bietet. Es gibt ein paar Navigationsmöglichkeiten, wo man allerdings auch Geld für ausgeben muss, wenn man mehr will als nur die normalen Standards. Also das gibt es von den amerikanischen Kollegen von Google inzwischen kostenlos und besser. Und auch aus der Open Data Community mit OpenStreetMap gibt es da einiges Besseres. Der NPA wird mobil, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dafür gibt es inzwischen verschiedene Methoden. Einmal kann man ein Lesegerät mittels Bluetooth an sein Smartphone oder an sein Tablet binden und sich dort über dieses schnurlose Lesegerät authentifizieren. Man kann das Smartphone verwenden, das hat allerdings noch ein paar Tücken, weil es interessiert natürlich keinen ausländischen Hersteller, der neue Personalausweis in Deutschland. Wenn die ein neues Firmware-Update machen, ist das nicht unbedingt in den Tests mit drin. Also das heißt, das ist auch noch nicht die finale Lösung. Dann gibt es die Möglichkeit, das Smartphone quasi als Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen oder das Thema Ableitung der Identität des Personalausweises auf das Smartphone. Das sind alle genannten Methoden sind recht interessant. Mal sehen, was sich durchsetzt. Und vor allen Dingen ist es wichtig zu sehen, was überhaupt erlaubt wird. Weil erlaubt ist da noch nicht viel. Dennoch ist es doch eine tolle Geschichte, dass man jetzt seinen Personalausweis theoretisch per Smartphone auch benutzen kann. Weil das ist ja zumindest ein Weg zur Lösung der Problematik, E-Government-Dienste mobil auch nutzen zu können. Das in der Tat. Ich habe dir ja auch schon gezeigt, die eine Anwendung, die funktioniert tadellos. Also die funktioniert mit Testausweisen, die funktioniert mit echten Ausweisen. Funktioniert klasse. Da muss noch ein bisschen mehr an der Integration getan werden. Hübsch ist er auch noch nicht sonderlich. Ich wollte gerade sagen, die UI ist auch nicht so die allerhübscheste, aber es ist ein Anfang. Es ist ein super Anfang und ich hoffe, dass sie da so weitermachen. Also Governicus, ich setze große Punkte auf euch. Ja, auch zu Governicus habe ich dann später noch ein Thema in den News. Ihr dürft gespannt sein. Jo, das war eigentlich schon alles, was ich vom Public Sector Park berichten konnte. Ich habe da noch ein paar Links in die Shownotes gepackt, wo man das alles noch ein bisschen detaillierter nachlesen kann, wenn man möchte. Am Rande vom Public Sector Park ist natürlich auch ein bisschen was passiert, wenn auch nicht so viel. Das beherrschende Thema war dieses Jahr wieder Sicherheit, dann wie letztes Jahr auch Big Data, Internet der Dinge, also man hat echt ein paar ganz lustige Dinge gesehen, also Smartware, also intelligente Kleidung und lauter so eine Geschichten. Industrie 4.0 ist auch das große Thema, ist ja auch von unserer Bundeskanzlerin groß angekündigt worden und an allen Ecken das Wort Cyber. Die Cyberpolizei. Ja, nicht nur die, also alles, was gut ist, hat mit Cyber zu tun. Ja, die Telekom hat zu dem Thema Industrie 4.0 sich mit SAP zusammengetan und ein Konsortium gegründet, um Industrie 4.0 zu standardisieren. Ja, das waren die großen Themen. Mehr Vernetzung, mehr Cloud, mehr Standards, das ist das Thema. Wer dazu was wissen möchte, was am Rande des Public Sector Parks passiert ist, Heise berichtet von der CeBIT 2015 sehr ausführlich in verschiedenen Videopodcasts. Ja, ich glaube, jetzt bin ich soweit durch und du bist dran mit dem Thema. Die E-Mail. Das Tolle gleich vorweg und dafür gibt es für mich einen Doppeldaumen hoch. Die E-Mail ist sicher. Klammer auf. Das wussten wir doch schon. Laut der Bundesregierung. Klammer zu. Was ist jetzt die E-Mail eigentlich? Viele von euch werden das sicherlich schon mal gehört haben. Der E-Mail beruht im Prinzip auf ganz normaler E-Mail-Technologie und ist per Definition aus dem DE-Mail-Gesetz ein Kommunikationsmittel zur sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Kommunikation im Internet. Ja, es gibt tatsächlich ein DE-Mail-Gesetz. Faszinierend. Anbieter ist dabei nicht etwa, wie man erwarten könnte, die Regierung bzw. der Bund selbst, sondern ganz normale, reguläre E-Mail-Provider wie zum Beispiel GMX oder wie web.de. Der Gedanke oder die Intention dahinter ist, dass man Nachrichten, Dokumente nachweisbar, vertraulich und sicher von A nach B schicken kann. A ist da zum Beispiel der Bürger und B die Kommune, um beispielsweise Anträge zu versenden, die man, ja, wo man eindeutig nachweisbar auch derjenige sein muss, der den Antrag stellt. Was heißt in dem Fall sicher? Sicher bedeutet im Fall von DE-Mail, dass die Verbindung per TLS-Zertifikaten gesichert ist. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass das noch nicht heißt, dass es Ende zu Ende verschlüsselt ist. Eine solche Verschlüsselung ist standardmäßig erstmal nicht drin, ist natürlich aber möglich. Die Anbieter sind auch verpflichtet, das anzubieten. Allerdings muss sich der jeweilige Nutzer natürlich selber um diese Verschlüsselung kümmern. Dazu haben wir später natürlich noch ein bisschen mehr Informationen. Die gute Nachricht ist, jeder kann die E-Mail nutzen. Sowohl natürliche als auch juristische Personen, sprich jeder Bürger, jedes privatwirtschaftliche Unternehmen und jede öffentliche Einrichtung. Da würde mich mal interessieren, an unsere treuen Hörer, wer von euch hat denn schon die E-Mail? Wer hat sich damit schon mal befasst? Wer hat ein Konto? Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen Feedback gebt im Blog, auf Facebook, Twitter, wo auch immer. Bei der ersten Eröffnung eines E-Mail-Kontos muss die entsprechende Person natürlich genau identifiziert werden. Wie kann man jetzt so eine genaue Identifikation machen? Viele von euch aufmerksamen Hörern werden jetzt sagen, ja, nimm halt den NPA mit EID-Funktion. Da, so einfach ist es nicht. Ich bin nämlich, hör zu, E-Mail-Authentifizierer für die Telekom. Du bist der E-Mail-Authentifizierer. Mit offiziellem Stempel und allem drum und dran. Mit Stempel? Also, wenn du möchtest, ich kann sofort dir ein E-Mail-Konto einrichten lassen. Ich bin beeindruckt. Der NPA ist zwar eine Möglichkeit, aber die wird auch noch nicht so wahnsinnig gefordert, wie der Thorsten auch gerade sagte. Bei mir war es zum Beispiel damals so, als ich mir mein E-Mail-Konto eingerichtet habe, ich habe einen Anruf bekommen von meinem Provider. Ja, lieber Herr Fein, wir würden Sie gerne identifizieren. Wann haben Sie denn mal Zeit? Da habe ich gesagt, kommt es halt nachmittags mal vorbei. Da kam dann tatsächlich 2 Wochen später ein Mensch vorbei, der sich dann meinen Ausweis hinten und vorne ganz genau angeguckt hat, der mich hat unterschreiben lassen, dass ich auch wirklich der Herr Fein bin. Und damit war ich identifiziert und konnte mein E-Mail-Konto wirklich auch nutzen. Ich habe mich mit meinem neuen Personalausweis authentifiziert. Aber offline. Dann hast du einen fortschrittlicheren E-Mail-Anbieter als ich. Nee, das war offline. Der hat sich den angeschaut. Und abgeschrieben. Ja, dann genauso wie ich. Ich habe den guten Mann dann nämlich auch gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus? Der Ausweis ist ja online auslesbar. Ja, haben wir nicht. Machen wir auch nicht. Gut, kann man jetzt finden, wie man mag. Ich fand es ein bisschen eigenartig, aber so ist wahrscheinlich der aktuelle Stand. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen shameless Self-Plugging machen, weil über meine E-Mail-Authentifizierung habe ich einen Blogbeitrag in meinem persönlichen Blog geschrieben und den werden wir hier mal mit verlinken. Eigenwerbung in eigener Sache, sehr schön. Gut, wo war ich stehen geblieben? Natürlich, wie der Thorsten auch schon sagte, der Anbieter, der E-Mail, muss sich beim BSI akkreditieren, um die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen nachweisen zu können. Das bedeutet zum Beispiel, dass es den internen oder externen Zugriff auf die Daten der E-Mails durch Unberechtigte verhindern kann. So eine E-Mail ist natürlich ein bisschen anders, auch rein vom Aufbau her schon, wie eine normale E-Mail. Für eine Normalperson sieht es dann beispielsweise aus folgendermaßen: erika.mustermann@anbieterxyz.de-mail.de. Das ist ja leicht zu merken. Ganz einfach. Für juristische Personen ist es ein bisschen schöner. Auch da natürlich im Idealfall der Name eines wirklichen Menschen. @Domainname, also die entsprechende Einrichtung, .de-mail.de. Auch das gut zu merken. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kann ich auch ein Alias verwenden? Also Hans 1 oder Schnucki 5? Du kannst Pseudonyme verwenden, musst diese allerdings mit dem Kürzel PN-Strich davor kennzeichnen. Das ist ja schön. Dann weiß jeder, dass Schnucki 1 kein echter Name ist. Vielleicht wäre der eine oder andere auch so drauf gekommen. Wichtig ist dabei natürlich, dass die E-Mail nur mit der E-Mail kommunizieren kann. Das heißt, ich kann von meiner E-Mail-Adresse nicht an den Thorsten, an seine normale E-Mail-Adresse schreiben. Das funktioniert nicht. Andersrum natürlich auch nicht. Dabei die Frage an dich, Thorsten. Du hast jetzt schon so prominent beworben, dass du Blogbeiträge geschrieben hast, dass du Akkreditierer bist, aber hast du auch eine E-Mail-Adresse? Selbstverständlich. Zwar nicht bei der Telekom, sondern bei web.de, aber ich habe noch nie eine E-Mail bekommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich nehme dich leider auch nicht. Aber ich habe schon mal eine verschickt, und zwar an eine Kollegin von uns. So aus Testgründen? Aus Testgründen, ja. Und kam die an? Die kam an, und das war auch noch zu einer Zeit, wo die mich richtig, richtig Geld gekostet hat. Die hat irgendwie 30 Cent oder so gekostet, der Versand. Skandal. Und ich habe vergessen, eine Briefmarke drauf zu kleben. Mittlerweile sind DE-Mail ja vor allen Dingen für Privatanwender natürlich auch kostenloses Angebot. Kommen wir kurz zum Thema Sicherheit. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, bei einer normalen unverschlüsselten E-Mail unterscheidet sich die E-Mail natürlich darin, dass die Nachrichten immerhin abschnittsweise verschlüsselt versendet werden. Fester Bestandteil soll dabei eine verpflichtende Authentifizierung sein, sodass die Systeme von Absender und Empfänger die Identität der jeweils anderen Seite sicherstellen können. Stichwort Zertifikate. Diese abschnittsweise Verschlüsselung soll Sicherheit gegen den Zugriff durch Unbefugte bieten. Ja, abschnittsweise verschlüsselt klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ich sag mal, ein bisschen verschlüsselt ist immer noch besser wie gar nicht. Und wie ich es vorhin schon sagte, die saubere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da erzählt euch der Thorsten dann noch was dazu. Natürlich gibt es auch zu der E-Mail reichlich Kritik. Überraschung. Zum Beispiel hat auch der Chaos Computer Club die eben angesprochene fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bemängelt. Provider, Polizei, Geheimdienste und so weiter und so fort haben damit potenziell jederzeit Zugriff auf diese E-Mails und können lesen, was da drin steht. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Beitrag vom Linus Neumann, der wird dem einen oder anderen von euch vielleicht was sagen, mit dem recht vielsagenden Titel Bullshit Made in Germany. Unbedingt mal anschauen. Ich lasse das jetzt trotzdem des Weiteren unkommentiert. Unbedingt anschauen, der wird natürlich bei uns verlinkt. Dieser Beitrag bringt viele Einblicke in das System von DE-Mail. Weiterer Kritikpunkt ist natürlich der Datenschutz. Denn wie wir es hatten vor der Einrichtung der DE-Mail-Konten, muss man sich identifizieren. Und aufgrund der Architektur von DE-Mail fließen natürlich alle Daten und Kontakte auf diese Person rückführbar an einer zentralen Stelle zusammen. Das heißt, man kann nicht, wie man es jetzt vielleicht macht, mit verschiedenen E-Mail-Adressen, verschiedenen Aliasen diverse Sachen machen, sondern es wird alles gesammelt an einer Stelle konserviert. Als Fazit des sogenannten Arbeiterkreis Vorratsdatenspeicherung kam heraus, kurz zusammengefasst, von der E-Mail könne nur abgeraten werden. Zu guter Letzt, was sagt denn eigentlich die Bundesregierung zu der E-Mail? Ja, kurz zusammengefasst, der Herr de Maizière sagt, dass die E-Mail noch ohne kritische Masse ist. Weder Privatpersonen noch Behörden oder privatwirtschaftliche Unternehmen setzen verstärkt auf die E-Mail. Laut einem Bericht der Bundesregierung, den wir natürlich auch verlinken, haben rund 1 Million Privatanwender und eine hohe fünfstellige Zahl von Unternehmen und Verwaltungen die E-Mail-Konten. Thorsten, dein neuer Freund de Maizière möchte sich ja verstärkt für dieses E-Mail-Thema einsetzen. Wie kann man denn die E-Mail pushen? Zum Beispiel mit der Verschlüsselung? Ich denke, die Verschlüsselung, und zwar mal eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das hat die Bundesregierung jetzt auch getan. Das heißt, nicht die Bundesregierung, sondern das haben der Arbeitskreis der DE-Mail-Provider getan. Und zwar haben die ein Konzept erarbeitet, wie man PGP nutzen kann, um seine DE-Mail-Nachricht Ende zu Ende zu verschlüsseln. Das heißt, die wird auf meinem Rechner verschlüsselt, wird über DE-Mail übertragen und der Empfänger entschlüsselt sie wieder. Das funktioniert mit PGP. Voraussetzung ist natürlich der Austausch der öffentlichen Schlüssel zwischen Sender und Empfänger, ist aber eigentlich ein gelöstes Problem. Da gibt es diverse Schlüsselserver, wo man sich dagegen eine E-Mail-Adresse suchen kann und dann auch den richtigen öffentlichen Schlüssel findet. Ist es auch möglich mit diversen Endgeräten? Sprich, ich habe mein E-Mail-Konto natürlich einmal im Webhosting oder im Outlook zum Beispiel auf dem Rechner. Ich habe ein Smartphone, ich habe es auf dem Tablet vielleicht. Geht das da alles? Da komme ich gleich dazu. Das muss ich jetzt mal mit einem klaren Nein beantworten. Das geht momentan nur im Browser. Und zwar ist eine weitere Voraussetzung dafür, dass man in seinem Browser das Plugin Mailvloop installiert. Also das ist von einem deutschen Entwickler, Thomas Oberndörfer. Der ist in der Szene auch bekannt und durchaus für gute Software bekannt. Das funktioniert allerdings auch schon, also dieses Browser-Plugin funktioniert natürlich auch mit anderen Mail-Providern, also Yahoo, GMX, Google, Web.de, was man auch will. Damit funktioniert es schon immer. Und zusätzlich kommt jetzt die E-Mail dazu. Ja, jetzt muss ich mir noch einen Schlüssel erstellen. Das funktioniert auch wunderbar in dem Plugin. Ich kann auch in das Plugin einen vorhandenen Schlüssel importieren. Die Bedienung ist ziemlich einfach. Und der Vorteil auch, die Schlüssel werden lokal auf meinem Rechner gespeichert. Also die landen nicht irgendwo in der Cloud, sondern die werden lokal gespeichert. Ich habe mal ein paar Sachen hier zusammengesammelt, weil über diese Tatsache, dass die E-Mail jetzt PGP zulässt, da hat ja wirklich jeder in der Tech-Welt geschrieben, T3N, Heise, sogar Mashable hat über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschrieben. Wir verlinken das mal. Wir verlinken natürlich auch das Plugin Mailvloop. Das kann sich jeder mal anschauen. Auch wer nicht die E-Mail nutzt, kann dieses Plugin nutzen. Muss natürlich immer schauen, dass sein Browser aktuell ist, weil wenn der Browser eine Lücke hat, funktioniert das Plugin auch nicht mehr richtig. Und das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. Das Ganze ist kostenlos, ja. Und ich habe es mal ausprobiert, das funktioniert auch ganz gut, ganz gut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Oder hast du noch Fragen? News. Die News. Ich darf anfangen heute. Und zwar mit einer traurigen Nachricht. Die Bundesregierung hatte ein doch recht interessantes Projekt gestartet, das heißt GovApps. Und dieses Projekt ist leider eingestellt inzwischen. Schade drum. Wie es da jetzt weitergeht, ist noch nicht wirklich bekannt. Aber auf jeden Fall sind die ganzen Bibliotheken offengelegt worden. So, Matthias. Ja, mein erstes Thema ist heute im Rahmen des Projekts Top 100 Verwaltungsleistungen untersucht der Nationale E-Government Kompetenzzentrum, welches die, jetzt kommt's, 100 wichtigsten Verwaltungsdienstleistungen sind. Das Ganze läuft unter dem Thema Prioritäten bei E-Government setzen. Und da gibt es ein sehr schönes Interview mit den Herren Dirks Stocksmeier, das ist der stellvertretende Direktor vom Kompetenzzentrum, und dem Matthias Kammer, das ist der Direktor des DIVSI. Die finanzieren das Ganze und die erklären in diesem Interview, wie denn die Herangehensweise an die Untersuchung ist, wie es zu dem Projekt kam und welche Kriterien als Maßstab gesetzt werden. Das ist durchaus lesenswert und ich kann jedem nur ans Herz legen, sich das Ganze mal anzuschauen. Ja, ich habe auch noch eine weitere News. Und zwar die Datenzentrale Baden-Württemberg hat jetzt ein für Baden-Württemberg einheitliches Bürgerkonto. Und die Datenzentrale Baden-Württemberg möchte damit Skepsis abbauen gegenüber dem neuen Personalausweis und möchte auch einen einheitlichen Standard des Bürgerkontos schaffen. Zumindest in Baden-Württemberg gebe ich dem Ganzen große Chancen. Wie das Ganze dann bundesweit ausschaut, müssen wir schauen und weiter beobachten. Mein nächstes Thema, ganz interessant, der Bund testet im Moment eine Katastrophenschutz-App. Da gibt es jetzt erste Testläufe in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Düsseldorf und Gütersloh, an den jeweiligen Feuerwehrleitstellen. Die App soll die Bürger vor Hochwasser, Großbränden, Bombenentschärfung und so weiter und so fort warnen. Und zwar nicht nur durch die eigentlichen Sirenen der entsprechenden Feuerwehrautos, sondern eben genau mit den Details, was ist gerade los. Ja, ihr kennt das, ihr hört auf einmal die Sirene, ihr rennt zum Fenster, schaut, was ist da los, seht aber nichts, wisst nicht, was los ist. Die App informiert genau, was gerade passiert und warum da ein Einsatz ist. Zudem zeigt sie auch Verhaltenstipps bzw. Verhaltensregeln an, was in dem entsprechenden Moment zu tun ist. Wenn denn dieser Test erfolgreich ist, wird das Ganze an sämtliche Leitstellen der Feuerwehr bundesweit ausgerollt und dann per einem mit entsprechenden System dann eben auch an diese Apps geschickt. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS, ab iOS 6 und ab Android 2.3. Finde ich sehr interessant, weil derzeit haben diese ganzen Katastrophendienste nur Zugriff auf Push-SMS. Das heißt, die können momentan nur alle Bürger erreichen, die sich mit einem eingeschalteten Telefon innerhalb einer oder innerhalb von bestimmten Mobilfunkzellen befindet. Also das könnte jetzt schon, ist riesig aufwendig und die können es auch nicht so einfach selber machen. Genau. Und mit der App kann ich auch, wenn ich die Standort-Meldung aktiviere, auch genau festlegen, ich bin hier und kriege dann eben nur Meldungen, die genau meinen Bezirk betreffen. Und als besonderes Gimmick kann man auch als Warnton eine Sirene einstellen. Ich finde es gut, auch wenn die datenschutzkritischen Kollegen da wahrscheinlich auch wieder den ein oder anderen Missbrauchsvorwurf fallen lassen werden. Ja, ich mache jetzt gleich mal weiter mit Schwerin. Und zwar kann man in Schwerin jetzt Veranstaltungen online beantragen. Ich finde das mal einen guten Schritt nach vorn, weil ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal eine Veranstaltung beantragt haben. Es ist auf jeden Fall schmerzhaft. Eine Veranstaltung beantragen, da ist jedes Mal jede Menge Papierkram zu erledigen. Und hier kann man das inzwischen online tun, auch mit dem neuen Personalausweis authentifiziert. Großartige Geschichte. Genau, mein nächstes Thema, da gehe ich zur bayerischen Landeshauptstadt München. Die möchten nämlich jetzt Behördengänge vereinfachen. Hintergrund: das Kreisverwaltungsreferat möchte die Behördengänge allgemein verkürzen und mehrere Dienste per E-Government im Internet anbieten. Derzeit, ich wohne in München, ich kenne das aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Man wartet teils stundenlang auf den Ämtern, sei es Bürgeramt, sei es Zulassungsstelle, sei es Ausländeramt, was auch immer. Und der KVR-Chef, der Herr Wilfried Blume-Bayerle, möchte das Ganze nun ändern und hat aus diesem Grund einen nicht weniger als 43-Punkte-Plan vorgestellt. Zentrales Thema dieses Plans ist natürlich die Erweiterung des schon vorhandenen E-Government-Angebots. Auch, wer sich an unsere letzte Folge erinnert, ganz klar mit dem Kritikpunkt Dienstleistungsportale. Der Bürger setzt sich vor seinen Rechner und kann einen Dienst bis zum Ende ausführen und kriegt seine Geschichten per Post oder per E-Mail zurückgeschickt. Sehr schick. Landeshauptstadt München, muss ich auch gleich noch einen kleinen Nachtrag zur CeBIT machen. Die haben auf der CeBIT ein wirklich schönes Bürgerterminal vorgestellt. In den Farben der Stadt München, wer jetzt glaubt, blau-rot, der liegt falsch. Es ist ein wunderschönes Gelb. Sehr moderne Aufsteller, wunderbar. Und die werden in den Bürgerämtern vielleicht auch in Sparkassen oder Ähnlichem noch erscheinen. Ja, München legt los, kann man nichts sagen. Genau, und wir kommen jetzt nach Gütersloh. Und zwar hat Gütersloh an dem Projekt Modellkommune E-Government des Bundesinnenministeriums teilgenommen und ist jetzt mit seinem Bürgerportal online gegangen. Das Bürgerportal sieht recht umfangreich aus. Hier und da, na klar, kann man noch kleine Änderungen und Verbesserungen vornehmen. Aber das ist einen ganzen Schritt nach vorn gegangen. Es gibt sehr viele Dienste, die man nutzen kann. Und an dieser Stelle auch noch schöne Grüße an die Hörerinnen und Hörer aus Gütersloh. Ja, mein nächstes Thema ist der schöne Punkt EID-Beratung für Bundesbehörden. Das hat den Hintergrund, dass laut dem E-Government-Gesetz die Bundesbehörden natürlich verpflichtet sind, einen elektronischen Identitätsnachweis anzubieten. Stichwort EID-Funktion im neuen Personalausweis. Es gibt da mehrere Schritte, die dazu zu beachten sind. Unter anderem braucht man natürlich ein Berechtigungszertifikat, um den Ausweis auslesen zu können. Und man muss an einen EID-Server angebunden sein. Das Problem ist, dass die Behörden dabei oftmals an technische Grenzen stoßen, aus welchen Gründen auch immer. Und aus diesem Grund hat das Bundesinnenministerium beschlossen, wir beten denen jetzt Hilfe an. Und jede interessierte Behörde kann sich über das Personalausweisportal da anmelden, kann Interesse signalisieren und bekommt dann auch Hilfe bei den ganzen Fragen und ganzen Themen. Ja, die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat auch was getan an ihrem Internetauftritt. Und zwar haben die ihr Landesportal überarbeitet und ich finde eine sehr, sehr schöne und moderne Webseite auf die Beine gestellt. Wirkt sehr werbend. So einen richtigen großen Mehrwert für den Bürger sehe ich noch nicht. Aber auf jeden Fall ist die Seite schön, modern, ansprechend. Hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, mittels Social Media mit den entsprechenden Behörden in Kontakt zu treten. Ist eine runde Geschichte. Ja, ich habe mir die Seite auch angeschaut. Was mir da besonders gut gefallen hat, neben den ganzen Social Media Aspekten und der wirklich schönen Gestaltung der Seite, man kann sich das Ganze per leichter Sprache anzeigen lassen. Was ja gerade bei Behörden oder Kommunen, öffentlichen Einrichtungen immer so ein Thema ist, Beamtendeutsch, das kann der Otto-Normalbürger nicht. Und da hat man die Möglichkeit, sich das in normaler, verständlicher Sprache anzeigen zu lassen. Da fällt mir gerade noch ein zum Thema leichte Sprache. Sollten wir mit auf unsere Liste nehmen, weil ich glaube, da gibt es im kommunalen Bereich einiges drüber zu erzählen. Gehört ja auch zur Barrierefreiheit. Ganz klar. Mein nächstes Thema ist mit dem Obertitel Das E-Government wird bürgernah. Ich hätte jetzt hier eigentlich gerne eine Fanfare gehabt. Hintergrund ist, dass der IT-Planungsrat sich am Rande der CeBIT zu einer Sitzung getroffen hat, wo beschlossen wurde, dass die Angebote für die Bürgerinnen und Bürger einfacher nutzbar und somit attraktiver werden sollen. Die Sicherheit soll dabei natürlich nicht aus dem Auge verloren werden, gerade auch im Hinblick auf mobile Lösungen. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar Berlin bietet jetzt seine Online-Services auch mobil an. Die titeln unter Online-Services für unterwegs. Es ist eine recht umfangreiche App, die bündelt die Angebote des Berliner Serviceportals und eignet sich ganz besonders für Smartphones. Na klar, für die Dumbphones, da wird nicht viel angeboten werden. Ist eine runde Geschichte, sieht interessant aus. Welchen Mehrwert es jetzt tatsächlich hat, einen Antrag auf seinem Smartphone zu machen statt online, wird sich zeigen. Meine Meinung dazu ist klar. Ich mache es lieber im Internet statt auf meinem Smartphone. Wir hatten es heute schon ein paar Mal, aber ich nehme es gerne nochmal auf. Verschlüsselung von E-Mails. Ich hatte dazu bereits vor einigen Tagen schon mal einen Post gemacht bei Facebook und Twitter. Ich erwähne es trotzdem nochmal gerne mit. Das Fraunhofer-Institut möchte jetzt sichere Kommunikation einfacher und für alle zugänglich machen. Herr Thorsten hat es vorhin erwähnt mit PGP, das ist natürlich eine gute Methode, ganz klar, aber für viele IT-Laien immer noch schwer umsetzbar, ganz klar. Das Fraunhofer-Institut möchte das Ganze jetzt über Apps laufen lassen, wobei Apps natürlich in dem Aspekt nicht unbedingt an Smartphones gekoppelt ist, sondern auch auf einem Desktop-Rechner funktionieren kann. Diese Apps erzeugen dann die Schlüssel und verknüpfen die automatisch mit jeder kompatiblen anderen App auf dem Endgerät und stellt die so ein, dass Nachrichten von da ab sofort verschlüsselt verschickt werden können. Das Ganze soll natürlich kostenfrei für den Anwender bleiben. Problem bei der Geschichte ist, das Ganze ist momentan nur in der Projektphase. Das wird getestet, geplant. Das Fraunhofer-Institut hat da auch mal was in Eigenregie entwickelt und finanziert. Das Ganze muss natürlich, um es dann auch in die breite Masse weggeben zu können, ein bisschen mehr finanziert werden, weil, wir hatten es ja vorhin, der gemeine Anwender ist nicht immer zwingend bereit, Geld für was auszugeben. Aber wie wir die Fraunhofer so kennen, ich erinnere dich nur an MP3, das kommt auch von den Fraunhofern, es kann was Gutes rauskommen, sie müssen nur den richtigen finden und das Ganze richtig vermarkten. Ganz klar, das Ganze ist ein hervorragender Ansatz und bringt das Thema Verschlüsselung, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, aber für viele noch unter dem Radar läuft, einfach auch mal in die breite Masse. Genau, dann komme ich mit den nächsten News und zwar Thüringen vermeldet, dass die Online-Services sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Und zwar haben die ganz speziell zwei Angebote, die quasi die Hitliste anführen. Und zwar ist das der Zuständigkeitsfinder. Finde ich persönlich ein wichtiges Thema, weil wer weiß schon immer genau, welchen Antrag er wo stellen muss, welche Behörde wofür jetzt letztendlich zuständig ist. Und Formulardienste bieten die natürlich auch noch zusätzlich an. Ja, ich hatte es vorhin schon mal angedroht. Ich habe noch eine kurze Info zu unseren Freunden von Gewernicus. Die möchten jetzt das Thema prozessorientierte Zukunft angehen und waren diesbezüglich natürlich auch auf der CeBIT und haben dort ihr Portfolio zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen vorgestellt. Da ist natürlich einmal, wie der Thorsten schon hatte, das Thema Ausweis-App 2 für mobile Endgeräte vorgestellt worden. Aber unter anderem eben auch Lösungen zur sicheren Authentifizierung, zum Transport und zur Aufbewahrung von relevanten Daten. Hat sich denn die Andrea schon mal gemeldet? Bisher noch nicht. Wir bleiben zuversichtlich. Ich habe noch einen schönen Artikel vom Open Knowledge Foundation Deutschland. Die haben geschrieben, dass Open Government Data jetzt es ermöglichen soll, einen Aktionsplan mitzugestalten. Das klingt erstmal nicht so spektakulär. Wenn man aber sich anschaut, worum es da geht, wird es durchaus interessant. Denn das BMI hat zusammen mit D21 Plattform aufgesetzt, um Meinung und Feedback zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Umsetzung der G8 Open Data Chart einzuhalten. Das ist durchaus spannend, weil da auch wirklich jeder mitmachen kann, jeder kann Vorschläge machen, jeder kann diese Vorschläge von anderen bewerten. Und so kann man da eine feine Sammlung aufbauen. Ich finde das eine tolle Sache. Ja, ich werde demnächst auch meine Meinung da kundtun und vielleicht auch das eine oder andere bewerten. Ich bin gespannt. Jo, Neues aus Recklinghausen. Recklinghausen macht es jetzt möglich, den Bauantrag per NPA zu unterzeichnen. Man sieht hier den feinen Unterschied. Man authentifiziert sich ja nicht mit dem NPA, sondern um einen Bauantrag tatsächlich zu unterzeichnen, muss der Unterzeichnende eine elektronische oder die qualifizierte elektronische Signatur auf seinen Personalausweis laden. Und damit kann er dann beim Einreichen seines seines Bauantrages damit unterschreiben. Ja, ich finde es schade, dass man dafür extra diese Signatur bemühen muss, auch wenn jetzt 10 Euro im Jahr nicht wirklich eine große Herausforderung ist. Gerade wenn ich einen Bauantrag stelle, macht es auf die 10 Euro auch keinen Sinn mehr. Aber warum kann man hier nicht entsprechend das E-Government-Gesetz anpassen, dass die EID ausreicht, weil ich identifiziere mich und so eine Unterschrift ist auch nichts weiter als eine Willenserklärung. Da bin ich ganz bei dir und da habe ich dann im Nachgang auch noch ein schönes Beispiel, wie das anderorts durchaus funktionieren kann. Zunächst schaue ich aber ins wunderschöne Tuttlingen, denn die leben das vor, Thorsten, was du vorhin mit der Andrea vorhattest. Seit gut 2 Jahren wird in Tuttlingen im Gemeinderat papierlos gearbeitet. Hat meine Stimme. Ganz klar, tolle Sache. Das Ganze läuft dann über eine App. Die ganzen Gemeinderatsmitglieder bekommen ein Tablet geliehen, auf der diese App vorinstalliert ist. Und es wird von guten 91% der Gemeinderatsmitglieder auch vollkommen genutzt. Der Älteste war, glaube ich, ja, knapp über die 70, der das Ganze sehr intuitiv und sehr begeistert auch nutzt. Tuttlingen war damit sogar auf der CeBIT. Vielleicht hast du die ja irgendwo gesehen oder zufällig dran vorbeigelaufen. Die Stadt hat nämlich seit der Einführung vor 2 Jahren rund 10.000 Euro an Papierkosten gespart, sprich Kopierpapier und alles, was damit zusammenhängt. Und damit haben sich die Anschaffungskosten der Tablets schon wieder amortisiert. Ja, das so kann man Geld sparen und in IT investieren. Ich bin immer dafür, in IT zu investieren. Ja, ich mache jetzt mal weiter, wieder mal mit der Landeshauptstadt München. Und zwar als Vater weiß ich natürlich, wie das ist, in der Landeshauptstadt München einen Kindergartenplatz zu finden. Es ist nicht einfach. Schon gar nicht, wenn man sich bei 15 verschiedenen Kindergärten bewerben muss und vorsprechen, Kind vorführen und so weiter. Das braucht viel, viel Zeit und ist auch nicht angenehm, weil das ist oftmals wie so ein Casting. Aber die Stadt München hat jetzt was dagegen getan und man kann sich jetzt online für verschiedene Kindertagesstätten registrieren. Ja, das ist eine feine Geschichte. Ich kenne das natürlich auch mehr aus dem Bekanntenkreis als aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, nicht nur in München, sondern überhaupt einen Kita-Platz zu bekommen und was da teilweise für Anforderungen gestellt sind, respektive, wie du sagtest, dieser in Anführungszeichen Bewerbungsprozess, der da abläuft, das ist natürlich nicht schön. Mein nächstes Thema, und da freue ich mich besonders, denn ich kann endlich nach Österreich. Die Stadt Wien setzt ihre digitale Agenda fort. Wir hatten das Thema natürlich schon mal genannt, ihr kennt das. Wien bastelt an seiner digitalen Agenda im Rahmen seiner Smarter City Strategie. Da hatten jetzt Bürger eine ganze Zeit lang die Möglichkeit, Vorschläge und Ideen, wie man die Stadt Wien smarter machen kann, im Internet zu posten und auch ähnlich wie vorhin bei der Open Knowledge Foundation zu bewerten, zu kommentieren und so weiter. Die Ideensammlung ist jetzt vorläufig abgeschlossen, wobei die Betonung da auch vorläufig liegt, denn so ein Programm wie das Smarter City, wie die digitale Agenda wird niemals vollständig abgeschlossen sein. Aber jetzt wird in Wien erstmal konsolidiert, was gibt's, was haben wir, was können wir machen. Und dazu gibt es ein sehr, sehr schönes Interview mit der Frau Hümer, der CIO der Stadt Wien. Äußerst lesenswert. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich euch einen Lesebefehl gebe. Denn sehr, sehr interessant, was die gute Frau Hümer da sagt. Ja, das nächste Thema ist vollständige Barrierefreiheit. Das Thema Barrierefreiheit ist ein großes. Es sind eigentlich alle öffentlichen Einrichtungen dazu verpflichtet, barrierefreie Zugänge anzubieten. Nicht nur, ich sage es mal, offline, sondern auch online. Das Ganze erstreckt sich natürlich auch auf portable Datenformate, kurz PDF. Hierfür gibt es einen neuen ISO-Standard, und zwar ist es der Standard PDF-UA, der für barrierefreie PDF-Dokumente sorgt. Jetzt ist es an der Sache für die Behörden, diesen Standard PDF-UA auch einzuführen und einzuhalten. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Sicherlich nicht noch nicht das Ende der Ziellinie, aber immerhin. Ja, ich gehe jetzt nochmal ins Ausland, und zwar nach Estland unter dem schönen Oberbegriff Besuch in der Zukunft. Als ich diesen Artikel gelesen habe, und ich schäme mich nicht, es zu sagen, sind mir ein bisschen die Tränen gekommen, als ich verglichen habe, was in Estland alles möglich ist und wie der Standard hier in Deutschland bzw. in anderen europäischen Ländern möglich ist. Zum Beispiel ist Estland sogar noch ein bisschen weiter als Tuttlingen. Die arbeiten nämlich seit 1999 papierlos. Die Bürger haben, haltet euch fest, Estlands Bürger haben ein Grundrecht auf Internet. Das hätte ich auch gern. Ja, ich auch. Die Schüler in Estland, sogar die Grundschüler, lernen Programmieren. Das ist da Standard in der Ausbildung wie bei uns, Mathematik, Deutsch und Kunst, lernen die Schüler dort HTML programmieren. Toll. Ganz klasse finde ich auch, dass die Wahl, sogar die Wahl des Parlaments, elektronisch erfolgen kann. Und das nicht erst seit heute, sondern seit erstmals vor 10 Jahren. Das ist natürlich gerade für ältere Mitbürger oder für welche, die weit ab vom nächsten Wahllokal liegen, eine ganz, ganz feine Geschichte. So können sie einfach online gehen und ihre Stimme abgeben. Wobei Online-Wahlen, da habe ich meine ganz eigene Meinung. Also ich finde, Wahlen sind auch eine Pflicht für jeden Bürger eines demokratischen Staates. Und so oft sind Wahlen auch nicht. Da kann man hingehen. Außerdem sind Online-Wahlen äußerst anfällig für Manipulationen. Also ich bin gegen Online-Wahlen. Du bist dagegen. Dennoch ist die Möglichkeit, es zu tun, für mich faszinierend. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich dann wirklich ein leichtes Zittern bekommen habe. Überall gibt es kostenloses WLAN. In jeder Fußgängerzone, in jedem Restaurant, an jeder Ecke ist WLAN verfügbar. Und wie machen die das mit der Störerhaftung? Spaßvogel. Ja, Estland hat bereits seit 2002 an seine Bürger spezielle Identitätskarten mit einem Chip ausgeliefert, sodass die das Thema neuer Personalausweis mit EID-Funktionen schon gute 8 Jahre vor uns mal angegangen haben. Und seit 2007 ist auch das Ganze mobil möglich. Also quasi das, was wir jetzt gerade eben vorgestellt haben, was in Deutschland als Neuerung verschrien wird, gibt es in Estland seit 8 Jahren. Digitale Signatur ist ganz einfach möglich und für jeden einsetzbar. Und nochmal, weil es mir persönlich wirklich, wirklich wichtig ist, es gibt überall kostenloses WLAN. Was hältst du davon, wenn wir mal einen quasi Betriebsausflug nach Estland machen und uns das Ganze mal vor Ort anschauen und von vor Ort einen Podcast aufnehmen? Mein Vorschlag wäre sogar noch ein bisschen weiter gegangen. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir direkt nach Estland ziehen, aber vielleicht können wir ja erstmal einen kurzen Besuch abstatten. Also ich habe zwar mal Russisch gelernt in der Schule, aber mit Estisch oder Estnisch tue ich mich ziemlich schwer. Das ist sehr nah am Finnischen. Aber Englisch wird vielleicht auch helfen. Das Gute ist jetzt natürlich, Estland möchte seine Erfahrungen und sein Wissen auch anderen Nationen weitergeben und bietet deshalb diverse Kurse, selbstverständlich online, an, um anderen Nationen beizubringen, wie das bei ihnen durchgesetzt wurde. Natürlich kann man die estische Infrastruktur nicht mit beispielsweise der von Deutschland vergleichen, weil Estland an sich hat weniger Einwohner als München. Aber trotzdem eine tolle Sache und wichtig dabei natürlich auch für unsere Freunde vom Datenschutz, der ist dabei ständig gewährleistet. Also ich bin total begeistert. Ja, ja, ich habe jetzt das nächste Thema. Es ist eigentlich ein Leib- und Magenthema von uns beiden. Es geht um E-Payment. Das Thema E-Payment ist in der Behördenwelt, ich will jetzt nicht sagen gänzlich unbekannt, aber ein sehr, sehr ungeliebtes Kind. Allerdings kommt man nicht drum rum, wenn man jetzt immer mehr Online-Dienstleistungen anbietet, die natürlich auch bezahlt werden müssen. Dazu wird es einen deutschen PayPal-Klon geben. Der heißt sehr wahrscheinlich Direct Pay, wobei noch nicht ganz feststellt, ob das der finale Name ist. Es ist noch alles unter NDA. Alles, was man schon so in der Öffentlichkeit gehört und gesehen hat, damit beschäftigt sich der Fintech-Podcast der Seite paymentandbanking.com. Das ist die Ausgabe Nummer 9. Wer sich dafür interessiert, für einen deutschen PayPal-Klon, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Es ist ein interessantes Thema. Und sobald wir mehr wissen und sobald wir mehr wissen ohne NDA, dann werden wir natürlich auch drüber berichten. Interessant, definitiv. Bisschen auffällig natürlich, wenn das jetzt erst losgeht. Wie lange gibt es PayPal? Aber gut, mein letztes Thema, da gehe ich nach Franken, nach Nürnberg, weil die haben jetzt auch ein Bürgerportal vorgestellt. Das Ganze läuft unter dem Namen Mein Nürnberg und hat das schöne Motto No Waiting, No Cry. Sprich, auch Nürnberg möchte seinen Bürgern selbstverständlich ein komplettes E-Government-Programm im Internet anbieten, ohne dass man den Behördengang wirklich noch tätigen muss. Das Ganze läuft selbstverständlich auch mit dem neuen Personalausweis und eine tolle Sache für die Nürnberger Bürger. Ja, um noch ein bisschen moderner zu werden, gibt es jetzt ein soziales Intranet für Kommunen. Und zwar hat das der CTEC gemeinsam mit der Stadt Köln entwickelt. Die suchen jetzt noch nach Stadtverwaltungen, die sich dafür interessieren. Das soll ganz einfach die Kommunikation einfacher, schneller, moderner machen und die zeitgemäße Verwaltungskultur fördern. Ich bin da sehr dafür. Alles, was jede E-Mail, die nicht geschickt wird, ist eine gute E-Mail. Und ich glaube, man kann einfach besser diskutieren, wenn das auf solchen Boards stattfindet, als wenn immer die halbe Firma in CC oder gar BCC per E-Mail informiert wird. Also, wir werden auch das weiter beobachten, weil wir finden, das ist ein interessanter Ansatz. Ja, dann. Kurioses. Ja, an Kuriosen freuen wir uns, euch heute folgende Mitteilung präsentieren zu können. Ich gehe jetzt nach Neumünster, dem schönen Städtchen in Schleswig-Holstein. Die bieten nämlich jetzt den Dienst an, dass man Hundekotbeutel via QR-Code bestellen kann. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Wenn man jetzt in Neumünster spazieren geht mit seinem Hund und man sieht ein Behältnis für Hundekotbeutel oder Kacketüten, wie der Volksmund sie auch gerne nennt. Und dieses Behältnis ist leer. Kann man den dortigen, dort angebrachten QR-Code einscannen? Und in dem Moment geht sofort eine E-Mail an die zuständige Behörde raus und der Behälter wird wieder aufgefüllt. Naja, auch das ist E-Government. Ja, jetzt bist du leider wieder dran, weil ich habe das Thema Kurioses schon vorweggenommen, soziales Intranet für Kommunen. Es ist natürlich eine Kuriosität, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Warst du in der Zeit mal wieder voraus. Gut, dann gehe ich jetzt in die Schweiz, denn der Kanton Basel bietet jetzt einen Service für Bestattungsanzeigen an. Auch ein bisschen ein, ja, durchaus berechtigt in der Kategorie Kurioses befindliches Thema. Es gibt dort jetzt einen Online-Kalender für Trauerfeiern. Der ganze ist kostenlos nutzbar. Man kann dort kostenlos Anzeigen aufgeben und auch einsehen. Natürlich nur, wenn die Angehörigen explizit der Veröffentlichung so gestimmt haben. Warum macht man das? Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass die entsprechenden Anzeigen bisher nur in abonnementpflichtigen Zeitungen erschienen sind und daher vielleicht nicht an all jene, die gerne teilhaben möchten, bekannt gemacht wurden konnte. Und da soll jetzt so Abhilfe geschaffen werden. Sachen gibt's. Aber nützlich. Ja, wir sind inzwischen schon verdammt nah an einer Stunde. Das ist neuer Rekord. Und ich würde auch sagen, wir beschließen das Ganze jetzt hier. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ihr könnt uns wieder erreichen über die bekannten Social-Media-Kanäle, Facebook und Twitter oder direkt auf unsere Webseite. Und gebt uns Feedback. Und selbstverständlich ist alles, was wir an News und Themen hier gebracht haben, in den Shownotes verlinkt. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag.